soll erkennen, dass Jahwe nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache von Jahwe. Und er wird euch in unsere Hand geben. Halleluja! Er kannte den Unterschied. Wenn man zu der Welt über den Herrn spricht, werden sie es nicht verstehen. Ich sage damit nicht, dass sie nicht Herr sagen können. Ich sage nur, dass sie nie verstehen werden, wer Jahwe ist. Aber Sie und ich sollten wissen, wer Jahwe ist. Selbst der Satan weiß nicht, wer Jahwe ist. Hören Sie. Sehen Sie hier diese sorgfältige Unterscheidung, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Elohim hat. Aber für Israel selbst, sagte er, damit diese Gemeinde erkennt, dass Jahwe derjenige ist, der kämpft. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern die Sache von Jahwe. Erleben Sie gerade einen gesundheitlichen Kampf? Hören Sie auf zu kämpfen. Es ist nicht Ihre Sache. Der Kampf ist die Sache des Herrn. Und dieser finanzielle Kampf, den Sie gerade kämpfen, hören Sie auf. Es ist nicht Ihre Sache. Der Kampf ist die Sache des Herrn. Amen. Der Kampf ist nicht Ihre Sache, sondern die Sache des Herrn. Amen. And our people. Es gibt Leute, die Auszeichnungen bekommen haben, ob beruflich oder anderswo. Und man hört von ihnen immer wieder, der Herr hat sich darum gekümmert. The Lord, the Lord, the Lord. Der Herr. Amen. Learn to use the Lord. Lernen Sie, der Herr zu sagen und nicht nur Gott. Menschen, die nur Gott hören, sagen auch Dinge wie, O Gott. Aber wir sollen den Herrn kennen. Können Sie mir folgen? Sehen Sie, als Gott Mose erschien, sagte er etwas sehr Interessantes. Gott sagte Folgendes zu Mose. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, El Shaddai. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob als El Shaddai erschienen. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Nun, hören Sie gut zu. Was bedeutet das für Abraham, Isaak und Jakob? Übrigens, ja, sie gebrauchten den Namen der Herr, Jahwe. Es ist nicht so, dass sie den Namen nicht kannten. Aber Gott sagt hier, dass sie mit dem Namen Gott der Allmächtige besser vertraut waren als mit dem Namen Jahwe. Ist das nicht erstaunlich? Denn was bedeutet das? Dass auch wir herausfinden müssen, was hinter diesem Namen steckt. Wer ist dieser Jahwe? Ist das nicht spannend? Okay, schauen Sie her. Kennen Sie einen Mann namens Uziel Gal? Die Kurzform Uzi ist der Name einer Maschinenpistole, die ein Jude erfunden hat. Sie nennen sie Uzi, weil es von dem Wort Uz für Kraft oder Stärke abgeleitet ist. Und Uzia, der König Uzia, tat als Teenager Folgendes. In der Bibel steht, dass er den Herrn suchte. Und solange er den Herrn suchte, er suchte also den Herrn nicht immer, sein Ende war etwas tragisch. Aber solange er nach Jahwe suchte, ließ Elohim es ihm gelingen. Der Gott, der das Wetter unter Kontrolle hat, die Natur. Der Gott, der die Diamanten und Saphire und das Silber in die Erde hineingelegt hat. Das ist der Gott, der es ihm gelingen ließ. Gott kann Berge versetzen, damit Sie Erfolg haben. Gott kann den Aktienmarkt bewegen, damit Sie Erfolg haben. Gott kann den IWF bewegen oder was auch immer nötig ist, damit Sie Erfolg haben. Hören Sie, Freunde. Wissen Sie, dass Elohim und Jahwe der gleiche Gott sind? Verstehen Sie mich nicht falsch, ja? Sie wissen, dass es nicht zwei Götter sind, oder? Identifizierung, es ist derselbe Gott. Aber der Name Elohim ist der Name für den Gott, der über die Erde bestimmt. Den Gott, der das Wetter, die Reichtümer der Erde, die Bewegungen der Erde und alle irdischen Ereignisse in der Hand hat. Das ist Elohim. Aber wir suchen nicht Elohim, wir suchen nicht Gott, wir suchen den Herrn. Und dann wird Gott alles so führen, dass wir Erfolg haben. Verstehen Sie, Freunde? Man könnte sagen, Elohim ist die Hand Gottes. Jahwe ist das Herz Gottes. Wenn Sie jemanden kennenlernen wollen, dann verbringen Sie Zeit mit dieser Person und versuchen, sein Herz kennenzulernen. Denn seine Hand bewegt sich, wenn sein Herz bewegt ist. Oh, Sie haben mich nicht gehört. Ich sagte, seine Hand wird sich bewegen, wenn sein Herz bewegt ist. Das Herz bewegt sich zuerst. Jesus hatte Mitleid mit ihnen und dann streckte er seine Hand aus und heilte die Kranken. Können Sie mir folgen? Oh, das wird spannend. Schauen wir uns den Namen Jahwe auf Hebräisch an. Sie wissen, wie man es liest, oder? Von rechts nach links, wie Chinesisch. Sagen Sie Yod. Sagen Sie Hey. Sagen Sie Wav. Sagen Sie Hey. Jahwe. Jahwe. Übrigens, wussten Sie, dass das drei hebräische Worte sind? Sie heißen Ich war, ich werde kommen und ich bin. Ich zeige es Ihnen. Yahweh besteht aus diesen drei Worten. Yahweh besteht aus Je-Je, was aus Jote-Jote besteht. Er wird sein. Dann kommt Hoveh, was aus He-Waf-He besteht. Er ist. Gegenwart. Und Haya, das letzte Wort, besteht aus He-Jote, Haya. Er war. Also, der Gott, der ist, der Gott, der war und der Gott, der kommen wird. Das ist der Name Yahweh. Gehen wir zu Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Das steht im Hebräerbrief. Die Juden fielen vom Stuhl, als sie das lasen. Wenn wir heute lesen, der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit, verstehen wir es nicht. Wir denken, klar, er ist derselbe. Aber die Juden verstanden, dass der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit ein Ausdruck für den Herrn ist, für Yahweh. Ich kenne deine Vergangenheit, ich war dabei und ich kann deine Verletzungen der Vergangenheit heilen. Aber Herr, ich habe Angst vor der Zukunft. Ich werde da sein, wenn du dort ankommst. Ich habe mich schon jetzt um deine Zukunft gekümmert und ich werde eine gegenwärtige Hilfe in deiner Zukunft sein. Eine Hilfe, um deine Vergangenheit aufzuräumen. Mose fragte ihn, was soll ich sagen, was dein Name ist, wenn mich die Kinder Israels fragen, wer mich gesandt hat? Was soll ich sagen, Herr? Was soll ich sagen? Ich will es ihnen auf Hebräisch zeigen. Er sagte Folgendes auf Hebräisch. Mose, ich bin, der ich bin. Auf Hebräisch, Aye Asher Aye. Das heißt wörtlich auf Hebräisch, ich bin, der ich bin. Das bedeutet, ich werde sein, was ich sein werde. Ich werde immer sein, was ich sein werde, wofür du mich auch brauchst. Es ist ein Blankoscheck. Ich bin bedeutet, schreib auf, was du brauchst. Wenn du Hirn brauchst, bin ich dein Hirn. Manche von uns brauchen ihn als unser Hirn. Oder brauchen sie Gesundheit? Schreiben sie auf, ich bin deine Gesundheit. Ich werde das sein, wofür auch immer du mich brauchst. Denn in Gott ist die Fülle der Gnade und Güte. Halleluja. Schauen wir uns noch einmal die Buchstaben von Yahweh an. Jod-He-Waf-He, okay? Sagen Sie, Jod-He-Waf-He. Nur Jod-He-Waf-He. Sehen Sie die ersten beiden Buchstaben? Jod-He, das ergibt Ja. Sagen Sie Ja. Jod-He-Ja. Davon kommt das Wort Halleluja. Ja. Hallel. Hallel heißt loben und erheben. Und zwar wen? Ja. Halleluja. Verstehen Sie? Und von Ja kommt auch Yeshua. Wessen Name ist das? Der von Jesus. Ja rettet. Die Kurzform seines Namens ist Ja. Die ersten beiden Buchstaben ergeben Ja. Jeremia. Hosea. Dieses Ja steckt in einigen Namen drin. Zacharia. Zechariah. Okay. Jesaja. Nun schauen Sie her. Wir haben hier also JT. Und wissen Sie, was ich herausgefunden habe? Ich bin so froh darüber. Das zeigt mir Gott. Ich habe das erst gestern herausgefunden, als ich den Vers auf Hebräisch gelesen habe. Ich zeige es Ihnen in 1. Mose. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und wussten Sie, dass Gott hier in der Bibel zum allerersten Mal spricht? Seine ersten Worte waren, es werde Licht. Let there be light. Und nun war ich sehr neugierig. Ich habe mich gefragt, was das erste Wort ist, wenn man es auf Hebräisch liest. Das hier ist der hebräische Text. Die Wortreihenfolge ist also hier wie im Hebräischen. Und Gott sprach heißt also, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vahi Or. Licht heißt Or. Und Vayomer heißt Gott sprach. Elohim, Gott sprach. Yehi. Yehi Or. Vahi Or. Es werde Licht. Also wörtlich, werde. Yehi Or heißt, werde Licht. Die allerersten Worte Gottes in der Bibel sind, es werde Licht. Und haben Sie das gesehen? Bei Yehi, es werde, haben wir ein Jud und ein He. Die allerersten Worte aus Gottes Mund sind also sein Name. Sein Name, ja, er schafft alles. Wenn ich beim Studieren der Bibel solche Dinge herausfinde, bekomme ich eine Gänsehaut. Sie verstehen, was ich sagen will, oder? Das hier ist solide. Werden Sie gesegnet, Freunde? Verstehen Sie, Yahweh besteht aus drei Teilen, aus drei hebräischen Worten, die zusammengefügt sind. Nämlich, ich bin, ich war und ich werde sein.